Die Totenfeier für Frau Liu Mingyong, Mitglied des Präsidiums und Abgeordnete der obersten Volksversammlung der DVJK und Vorsitzende des Zentralkomitees der religiösen Chungbo-Partei, fand am 25. November in Pyongyang als öffentliche Trauer statt. Daran nahmen Teil Yang Hyung-sup und weitere Mitglieder der Kommission zur Organisierung der Trauerfeierlichkeit, die Mitarbeiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas, des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVJK, des Zentralkomitees der religiösen Chungbo-Partei, des Setka der Sozialdemokratischen Partei Koreas, des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, des Sekretariats des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, des Zentralvorstandes der Föderation der Buddhisten Koreas, des Zentralkomitees der Union der Christen Koreas und des Zentralvorstandes der Vereinigung der Katholiken Koreas sowie die Hinterbliebenen der Verstorbenen. Vor dem Aufbruch des Leichenzuges verharrten die Hinterbliebenen der Verstorbenen und die Mitglieder der Kommission zur Organisierung der Trauerfeierlichkeit in schweigendem Gedenken an die Frau Liu Mingyong. Danach ging der Leichenzug ab. Der Begräbnisfeier fand im Ehrenheim der Patrioten in der Gemeinde Xinmei statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der obersten Volksversammlung Yang Hyung-sup hielt eine Leichenrede. Er hob hervor, Liu Mingyong habe durch ihr Leben die wertvolle Wahrheit eindeutig bewiesen, dass die treue Unterstützung des großen Staatsführers und des Vaters der Nation ein wahrer Weg dazu sei, ein sinnvolles, glückliches und patriotisches Menschenleben für die Wiedervereinigung des Heimatlandes zu führen. Sie sei zwar gestorben, aber ihre Verdienste um die Heimat und Nation würden ewig unvergessen bleiben. Die Gebeine der Verstorbenen wurden im Grab von ihrem Mann Choi Dok-shin gemeinsam beerdigt. Am Grab wurde ein Kranz im Namen vom Genossen Kim Jong-un niedergelegt. Danach wurden die Kränze im Namen des Setka der Partei der Arbeit Koreas, des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVJK, des Zentralkomitees der religiösen Chungbo-Partei und weiterer Einheiten gewidmet. Alle Teilnehmer verrichteten eine stille Andacht für die Verstorbenen.